Sehr schön. Freund, ich bin zufrieden, geh es wie es will. Unter meinen Dachen leb ich froh und still. Mancher Tor hat alles, was sein Herz begehrt. Freund, ich bin zufrieden, das ist Goldes wert. Leuchten keine Sterne mir beim Abendmahl, funkeln keine Weine mir im Goldpokal. Hab ich, was ich brauche, nur zur Zeit der Not. Süßer schmeckt im Speise mir mein Stücklein Brot. Geben auch Paläste mir ein Obdach nicht. Auch in meiner Hütte scheint der Sonnenlicht. Wo die Liebe wohnet, wo man schläft ganz froh, ob auf einer Daune oder auf dem Stroh. Keine Pyramide ziert einst mein Grab, und auf meinem Sarge prangt kein Marschallstab. Friede aber wohnet um mein Leichentuch. Ein paar Freunde weinen und das ist genug.